Du bist Medusa, sagt er. Und ich bin Perseus. Sieh mal hier, die Sterne. Sieh mal die Locken, wie Schlangen. Perseus hat immer etwas mit Schlangen zu tun, weil Perseus Medusa den Kopf abgeschlagen hat. Und Medusa hatte Haare aus Schlangen. Locken aus Schlangen. Hey, sagt Perseus. Hey, du hast Locken wie Schlangen. Du könntest Medusa sein. Medusa? Und ich bin Perseus, der mit den Sternen. Der zu den Sternen auffuhr. Perseus und Medusa, das müsste doch was werden. Meinst du? Perseus und Medusa? Meinst du wirklich? Das sind doch nur Locken. Wenn du Perseus bist und ich bin Medusa, dann musst du mir den Kopf abschlagen. Hey, willst du mir den Kopf abschlagen? Kannst du gerne machen, der tut sowieso immer so weh. Ich würde dich gerne küssen. Ich würde dich gerne küssen, sagt er. Ich würde dich gerne küssen. Ich würde dich gerne küssen, sagt er. Und sie sagt... Ach, um ehrlich zu sein, ich habe schon jemand. Aber wir beide, wir gehören zusammen. Perseus und Medusa. Wir könnten zusammen auftreten. Nein, wirklich? Nein, sagt sie wirklich? Wir gingen zusammen am Ufer entlang, bis zu der Stelle, an der das Riesenrad steht. Willst du fahren? Und ich sagte, ja. Bist du schon mal gefahren? Ja. Macht das was? Nein. Die vier Himmelsrichtungen von Roland Schimmelpfennig. Es kam eine Frau aus dem Osten, die brachte Schnee mit und Eis. Die kam mit dem Zug. Aber der Zug konnte nicht weiter, weil so viel Schnee auf dem Gleis lag. Und die Frau stieg aus und blieb für 20 Jahre in der Stadt. Mal sehen, wann der nächste Zug fährt, dachte sie, als sie aus dem Zug stieg. Sie konnte die Zukunft vorhersehen, nur ihre eigene nicht. Zwei Männer, die sich schlagen. Einer ist kleiner oder zierlicher und der andere ist kräftiger und größer, hässlich und fast kahl. Ein ungleicher Kampf. Die zwei Männer schlagen sich bis aufs Blut und alle anderen Leute in dem Laden sehen zu. Die Gäste halten ihre Gläser fest und die Kellnerin mit den vielen Locken steht am Rand mit dem vollen Tablett. Noch stehen die Flaschen im Regal. Die Aschenbecher stehen auf den Tischen, noch. Und der Kleine spuckt und tritt und schlägt um sich. Es kam ein Mann aus dem Norden, der brachte Regen mit. Und die Vorhersage hatte noch gesagt, es fällt heute kein Tropfen. Der Mann kam mit dem LKW und hinten auf der Ladefläche transportierte er 400 Kartons, abgedeckt mit einer Plane. Es regnete. Die Straßen waren nass und es wurde schon dunkel. Und der Mann fuhr zu schnell und dann rutschte in einer Kurve die ganze Ladung vom Wagen. 400 Kartons rutschen vom Wagen und bleiben in einer Senke neben der Straße liegen. Regen. Ein Mann mit zwei Zungen. Ein Mann in einem zu großen weißen Anzug. Weiß oder weiß mit blauen Sternen und mit blauen Haaren. Blaue Haare? Der Mann in dem etwas zu großen weißen Anzug hat blaue Haare. Das ist eine Perücke. Eine blaue Perücke. Und das Gesicht ist auch weiß. Weiß geschminkt. Und hier, aus dem linken roten Mundwinkel, kommt eine kleine blaue Zunge hervor. Aufgemalt. Sieht nicht schön aus. Sieht wirklich nicht schön aus. Eine blaue Zunge. Sieht furchtbar aus. Besonders, wenn der Mann den gespitzten Mund öffnet und seine richtige Zunge zum Vorschein kommt. Die rote Zunge. Der Mann hat zwei Zungen. Eine blaue und eine rote. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Ich habe hier Luftballons. Er hat diese länglichen Luftballonschläuche, aus denen man Tiere machen kann. Die man so verknotet, diese Luftballontiere, kennt man doch. Es kam eine Frau aus dem Westen, die brachte Wind mit. Und heute rührt sich kein Lüftchen. Hatte am selben Morgen das Radio prophezeit. Die Frau kam mit dem Überlandbus und hatte viele Locken. Die Frau stieg aus dem Bus und suchte sich eine Arbeit als Kellnerin. Und sie hatte leichte Kopfschmerzen. Schon seit 3 Wochen. Die hörten einfach nicht auf, nichts zu machen. Da war nichts zu machen. Es kam ein Mann aus dem Süden, der brachte Nebel mit. Und die Vorhersage hatte noch gesagt, es wird ein klarer Abend. Eine Nacht, in der man gut die Sterne sehen können wird. Der kam zu Fuß, der kam aus einer der Siedlungen am Stadtrand. Der ging am frühen Morgen die Straße entlang, die die LKWs in die Stadt nehmen. Da hing der Nebel in der Luft und verbrannter Kraftstoff. Der fand 400 Kartons, 400 Kisten, einfach so. Frühmorgens in einer Senke am Straßenrand, im Nebel. Morgens früh. Madame Oiseau sieht in den Spiegel und umrandet ihre Augen mit schwarzem Kajal. Neben ihr, ihr Freund. Ihr Freund? Mit dem sie seit mehr als 10 Jahren zusammen ist. 10 Jahre? Madame Oiseau kann die Zukunft vorhersagen. Sie legt gegen Geld Karten. Sie liest auch aus der Hand. Und sie kann, falls sie die Sterne nicht befragt, in einer Kugel aus Glas die Zukunft sehen. Du wirst jemanden kennenlernen. Jemanden kennenlernen? Oder du wirst etwas finden. Eine große Veränderung steht dir bevor. Die Karten sagen, du wirst zu den Sternen reisen. Die Sterne. Kein Grund zur Sorge. So ist das Leben. Und als sie später nur so die Karten legt, Madame Oiseau, an einem Dienstagmorgen, sagt sie, oh, sagt sie, lange Pause. Heute stirbt jemand. Heute geht jemand. Für immer. Der Größere, der Dicke, der Riese hält sich den anderen vom Körper mit ausgestrecktem Arm. Sieht aus wie ein Tanz. Noch stehen die Flaschen im Regal. Die Aschenbecher stehen auf den Tischen noch. Die Gäste halten ihre Gläser fest und die Kellnerin mit den vielen Locken und dem vollen Tablett steht am Rand. Die Männer schlagen sich und alle anderen Leute in dem Laden sehen zu. Und der Kleine spuckt und tritt und schlägt um sich. Du bist doch noch geschminkt, sagt der Kräftigere, der Dicke, der Riese. Komm wieder, wenn du Feierabend hast. Komm wieder, wenn die Schminke ab ist. Was willst du denn? Ich kann mich nicht mit jemand schlagen, der Schminke im Gesicht hat. Dein Kostüm wird blutig. Es wäre doch schade um die Sterne. Ist das die Zukunft? Die Zukunft ist furchtbar. Aber das kann sie ihr nicht sagen. Madame Oiseau mag sie nicht. Sie hat sie schon gehasst, als sie zur Tür reinkam. Jung, lockig. Legen wir die Karten. Nein, lass mich deine Hand ansehen. Die Zukunft ist furchtbar. Aber das kann sie ihr nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mag sie nicht. Ich habe sie schon gehasst, als sie zur Tür reinkam. Jung, lockig. Und ihr Mann wird sich in sie verlieben. Aber um das zu sehen, muss sie nicht in die Karten sehen, die jetzt vor ihr liegen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sehe hier nur eines. Locken. Du hast Locken. Locken habe ich. Weiß ich. Nur, sagt Madame Oiseau, die ganzen Locken, die wachsen auch nach innen. Was? Die wachsen auch nach innen? Ich ließ alles, wie es war. Die Kisten im Dreck, 400 Kartons und das Auto mit dem laufenden Radio ließ ich stehen. Ich ging in die Stadt zu Fuß und dann kaufte ich bei dem Vietnamesen unten an der Brücke eine Waffe. Ein Revolver und Patronen, eingewickelt in ein altes Hemd. Vergiss die 400 Kisten und vergiss den LKW. Und ich bestellte ein großes Bier bei einer jungen Frau mit vielen Locken. Die fragte ich, ob wir nicht noch später was zusammen unternehmen wollen. Und mit der Waffe raubte ich einen Schnapsladen aus. Er schießt dreimal in die Luft. Nur ihre eigene Zukunft sieht sie nicht, Madame Oiseau. Und sie befragt dazu auch nicht die Sterne. Dafür, sagt sie, muss ich nur in den Spiegel schauen. Im Spiegel kannst du die ganze Zukunft sehen. Und im Spiegel sieht sie ihr nicht mehr ganz junges Gesicht. Neben ihr im Spiegel des engen Badezimmers ihr Freund. 12 Jahre sind sie jetzt schon zusammen. 12 Jahre. Der schminkt sich. Der schminkt sich. Das Gesicht weiß. Das tut er, seitdem er 400 Kisten im Straßengraben fand und dann in seine Wohnung schleppte. Und rechts unten schminkt er sich eine blaue Zunge. Nicht mehr lang, sagt sie zu ihm. Nicht mehr lang und du wirst ein Mädchen kennenlernen. Oder hast du sie schon kennengelernt? Eine Blonde oder eine Dunkle. Auf jeden Fall wie ich, mit Locken. Aber jünger wird sie sein. Jünger als ich. Kann sein, dass es dich richtig schwer erwischt. Vergiss es lieber. Vergiss es lieber gleich. Das wird nichts. Der Mann ohne Gesicht geht in den ersten Laden in der Straße. Das ist ein Schnapsladen. Er sagt, das ist ein Revolver. Ein Revolver mit 6 Schuss und mit kurzem Lauf. eine Kugel aus einem Revolver mit kurzem Lauf aus der Nähe macht ein irrsinniges Loch. Also gib mir alles, was du hast. Freitagabend. Der Laden ist knallvoll. Und die Bedienung mit den Locken und dem vollen Tablett kommt nicht mehr hinterher. Die Luft ist zum Schneiden dick und jeder will noch was. Trübes Licht. Und es ist laut. Die junge Frau mit den Locken drängt sich durch die Menge, das Tablett hoch über ihrem Kopf. Da geht die Tür auf und ein Typ kommt rein. Geschminktes Gesicht, blaue Haare, ein Verkäufer. Der schwitzt und sieht nicht gerade glücklich aus. Erschöpft. Und jetzt begegnen sich die Blicke der Kellnerin und des Mannes. Und dann fängt der Mann an, der Mann in dem weißen Anzug, mit den zwei Zungen. Eine Zunge rot, die andere blau. Der Mann mit den zwei Zungen bläst einen Luftballon nach dem anderen auf und dann verknotet er die Ballons einen nach dem anderen ineinander. Das Quietschen der Ballons, der Mann schwitzt unter seinen blauen Haaren. Ich könnte mir das alles gar nicht merken, wie das geht. Mit den Ballons. Und dabei macht der Mann mit den zwei Zungen so ein Gesicht, als ob er in die Ferne blickte. Und aus einem Ballon macht der Mann viele kleine Ballons, die er dann ganz sanft, ganz zart, mit großen Augen, die ganz woanders hinsehen, im Wind davon segeln lässt. Und immer die zwei Zungen. So. Das Quietschen der Luftballons, der schwitzende Mann, die blaue Zunge. Die rote Zunge, der Blick in die Ferne. Es dauert. Und dann fertig. Schließlich ist das Tier fertig. Fertig. Und dann, als es niemand haben will für Geld, sagt der Mann mit den zwei Zungen zu der Kellnerin mit den vielen Locken: Hier, für dich. Und sie sagt: Wie schön, danke. Danke. Wie schön. Und dann träumte der Kräftige, der Dicke, der Riese. Der Riese. Eines Nachts von seinem Tod. Er träumte von vollkommener Dunkelheit. Dort, wo er in dem Traum war, konnte er auch mit aufgerissenen Augen nichts sehen. Nichts. Und dann bekam er Angst. Er bekam solche Angst, dass ihm fast das Herz stehen blieb. Wenn ich die Waffe nicht hätte. Und dann dreht er sich um und steckt seine Zunge der schlafenden Frau mit den Locken neben ihm in das Ohr. Aber die wachte nicht auf, sondern träumte, ihr wäre etwas in den Kopf gekrochen. Dann wachte sie auf und ging ins Bad und sah sich lang im Spiegel an. Und dann wachte sie auf und ging ins Bad und sah sich lang im Spiegel an und versuchte, sich vorzustellen, wie es wäre, wie es sein wird, wenn sie nicht mehr da ist. Wenn sie tot ist. Was dann ist. Unten an der Brücke steht ein Mann aus Vietnam und wartet. Immer. Und dann kommt ein großer Mann, der Dicke, der Riese. Es regnet. Der Mann bringt Regen mit. Und der Mann aus Vietnam nennt einen Preis und bekommt ein Bündel Scheine. Und dann gibt er dem Riesen eine Waffe, einen Revolver mit Patronen, das Ganze eingewickelt in ein altes Hemd. Der Dicke ist der Dicke, der Kräftige, der Riese. Kommt ins Lokal, trinkt was. Und eines Abends sagt er, komm, wir machen was zusammen. Und dann fahren die beiden, der Dicke und die Frau mit den Locken, an den Fluss. Und er kauft 2 Eintrittskarten für das neue Riesenrad. Und als sie oben sind, sagt sie zu ihm, schön, dass wir oben sind. Nur schade, dass das Ding sich dreht. Es fährt dich hoch, aber es fährt auch wieder runter. Und der Dicke überlegt, ob er jetzt das Mädchen küssen soll. Und sie sagt, na los, küss mich. Deshalb hast du mich doch hier raufgebracht. Die Zeit läuft. Und es wäre doch schade, wenn wir es jetzt nicht machen. Jetzt, solange wir noch oben sind. Der Kleine schreit und spuckt und tritt um sich und schreit, fass sie nicht an, fass sie nicht an. Und ich, wieso nicht? Es gefällt ihr doch, siehst du? Es gefällt ihr doch, die mag das, die ist nicht, wie du denkst. Und sie steht da am Rand, das Tablett voller Gläser. Sag mal, du erkennst mich nicht. Ich war schon vorgestern hier. Vorgestern? Ja, vorgestern. Aber du erkennst mich nicht. Nein. Haben wir uns unterhalten? Nein. Aber wir haben uns angesehen. Angesehen? Also, weißt du, ich bringe den Leuten die Getränke, da sehe ich viele Leute an, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe gar nichts getrunken. Dann habe ich dich bestimmt nicht angesehen. Doch, doch. Hier an der Tür. Kam gerade rein. Erkennst du mich nicht? Warst du der mit der Schminke? Ja, der genau. Wusste ich es doch, dass du dich an mich erinnerst. Ich habe dich angesehen und seitdem muss ich immer an dich denken. Ich habe mich sofort in dich verliebt. Wie heißt du? Meinst du, wir könnten mal was unternehmen, du und ich? Ich glaube nicht. Was? Ich glaube, wir machen lieber nichts zusammen. Warum nicht? Ja. Ja, was? Du siehst mich so an. Sieh mich nicht so an. Wenn du mich so ansiehst, siehst du aus, als würde dir gleich was passieren. Dir bleibt noch das Blut in den Adern stehen, als ob du gleich versteinern würdest. Du kannst noch versteinern, pass auf. An einem regnerischen Tag nimmt ein Lastwagen auf einer Landstraße eine Kurve mit zu hoher Geschwindigkeit. Zu schnell. Zu schnell? Zu schnell. Zu schnell in der Kurve. Der Wagen bleibt auf der Straße, aber die Ladung fliegt von der Ladefläche. 400 Kisten fliegen von der Ladefläche des Lastwagens. 400 Kisten. Aufschrift: Modellierballons. Farben: Rot, Gelb und Blau. Regen. Am nächsten Morgen, noch sehr früh am Tag, Nebel ist aufgezogen, ein einzelner Mann, ein Spaziergänger. Ein Mann geht am Stadtrand spazieren. In einer Senke neben der Landstraße, neben der unerwartet scharfen Kurve, in der es immer wieder zu schweren Unfällen kommt, findet der Mann 400 Kartons. Aufschrift: Modellierballons. Eine Kiste A100 Stück. Der Mann beginnt, die vom Regen aufgeweichten Kisten in seine Wohnung zu tragen. Er braucht für den Weg von der Senke zu seiner Wohnung und wieder zurück etwa 1,5 Stunden. Anfangs trägt er auf jedem Weg 4 Kisten, später 5. Dann, mit mehr Übung, sind es 7. Der Dicke fragt: Gibt es ein Tier, das du besonders hasst? Ein Tier? Ja. Jemand hat zu mir gesagt, er hasst Frösche. Ich liebe Frösche. Du fickst auch wie ein Frosch. Naja, also. Welches Tier kannst du nicht leiden? Und sie sagt, ohne lange nachzudenken, Schlangen. Die Schlange. Ausgerechnet? Warum? Weil die Schlange immer so bleibt, wie sie ist. Auch wenn sie aus ihrer Haut rauswächst. Sie schlüpft aus ihrer Haut. Wie schön, aber dann ist alles so wie vorher. Alles so wie vorher. Die alte Haut liegt hinter ihr. Die Haut ist neu. Die Haut ist neu. Aber vor ihr liegt die gleiche Strecke. Wenn du Perseus bist und ich bin Medusa, dann musst du mir den Kopf abschlagen. Hey, willst du mir den Kopf abschlagen? Kannst du gerne machen, der tut sowieso immer so weh. Ich würde dich gerne küssen. Jetzt werd nicht grob, nicht du. Ich würde dich gerne küssen, sagt er. Und sie sagt, ach, um ehrlich zu sein, ich habe schon jemand. Aber wir gehören zusammen. Perseus und Medusa. Wir könnten zusammen auftreten. Wir gingen zusammen am Ufer entlang, bis zu der Stelle, an der das Riesenrad steht. Und er sagte, willst du fahren? Und ich sagte, ja. Bist du schon mal gefahren? Ja. Macht das was? Nein. Es wird immer besser. Es fällt mir immer leichter. Die Einfälle kommen von alleine. Es geht wie von alleine, die Hände arbeiten einfach. Manchmal fange ich an und weiß selbst nicht, was entsteht. Eine Fledermaus, eine Maus, der Eiffelturm, eine Ratte, eine Elster. Ich kann machen, was Sie wollen. Eine Fledermaus, einen Käfer, den Eiffelturm, alles aus Luft. Sieh mal, Mama, sieh mal, der Mann hat blaue Haare. Der Mann hat sich eine zweite Zunge ins Gesicht gemalt. Der sieht so aus wie ein Hund, der hechelt. Sieh mal. Was kostet das? Der Doktor sagt zu der jungen Frau mit den Locken, in ihrem Kopf wächst etwas, in ihrem Kopf wird etwas immer größer und wir können es nicht herausnehmen. Es ist schon zu groß. Und jetzt versucht sie zu begreifen, dass die Zeit vorbei ist. Sie sieht sich im Spiegel an, aber man sieht nichts, nichts als Locken. Und später sagt einer, als sie hinter dem Tresen steht, groß, kräftig, ein Riese, wollen wir nicht noch etwas zusammen unternehmen? Nachher? Wenn hier Feierabend ist? Und sie sagt, warum nicht, ja? Warum nicht? Warum nicht? Thank you. Der Mann öffnet eine der Kisten. Rot. Rotes Gummi. Eine Anleitung für Anfänger. Der Hund. Die Katze. Der Schwan. Es geht wie von alleine. Und in einer Kiste findet er ein Kostüm mit Sternen. Zusatzgeschenk für ihr gelungenes Fest. Der Hund, die Katze, die Spinne. Alles aus Luft. Wenn ich einen Hund für, sagen wir mal, verkaufe und davon 20 oder 30 Stück am Tag, an 20 Tagen, das macht. Und alles aus Luft. Alles aus Luft. Er tritt und schlägt und spuckt. Und der Dicke hält ihn sich vom Leib, so mit ausgestrecktem Arm. Die ist nicht, wie du denkst. Die lässt sich manchmal sogar ganz gern anfassen, oder? Und dann trifft der Kleine, der Schwächere, den anderen, den dickeren, stärkeren, fast zufällig, mitten in einer Drehung um sich selbst. In einer Drehung wie in einer Spirale trifft der Kleinere den Größeren. Er trifft die Nase. Er dreht sich im Kreis um sich selbst. Das Geräusch. Das Geräusch im Kopf, als das Nasenbein bricht. Krach. Der Schmerz. Der Schmerz schießt in den Kopf. Der Dicke, der Kräftigere, der Riese sieht Sterne. In dieser Nacht träumt Madame Oiseau von ihrer Zukunft. Zum ersten Mal. Sie träumt von ihrem eigenen Tod. Sie sieht im Traum eine Frau und einen Mann. Und die Frau ist sie selbst in einem sehr kurzen Rock. Und der Mann neben ihr trägt einen glitzernden Anzug. Und sie erinnert entfernt an eine Eiskunstläuferin. Nur, dass sie hohe Schuhe trägt. Guten Abend. Sagt in dem Traum der Mann neben der Frau in dem Rock. Ich kann... Der Mann in dem Anzug lächelt. Und die Frau in dem kurzen Rock lächelt auch. Sie lächelt bezaubernd, auch wenn sie eigentlich zu alt für einen Rock wie diesen ist. Ich kann, sagt der Mann. Ich kann mit einer einzigen Handbewegung, an dieser Stelle macht der Mann die Handbewegung, ich kann mit einer einzigen Handbewegung... Mit einer einzigen Handbewegung? ...diese Frau verschwinden lassen. Und dabei zeigt er auf Madame Oiseau, die in ihrem Traum an eine Eiskunstläuferin erinnert und dann... Gespreizte, beschwörende Finger. Dann ist die Frau in dem kurzen Rock verschwunden. Die Eiskunstläuferin ist weg. Aber als der Mann mit dem Lächeln, als er die Handbewegung ein zweites Mal macht, um die an eine Eiskunstläuferin erinnernde Frau wieder erscheinen zu lassen, geschieht nichts. Plötzlicher Angstschweiß. Jetzt gespreizte Finger, beschwörende Hände. Wiederholt er die Handbewegung, ein weiteres, ein drittes Mal. Verzweifelt, laut, klagend, hilfesuchend. Nichts. Nichts geschieht. Madame Oiseau wacht auf. Donnerstag früh, 6.30 Uhr. Ihr Herz rast vor Schreck. Der Traum war furchtbar. Sie steht auf, geht ins Bad und sieht in den Spiegel. Aber da ist nichts. Der Spiegel ist leer. Sie liebt ihn nicht, aber sie macht es mit ihm. Oft sogar. Überall. Hinten in der Küche und auf dem Tresen, wenn niemand mehr in der Kneipe ist. Und auf dem Hof neben den Mülltonnen, wenn sie Pause hat. Und einmal sogar im Riesenrad. Das war komisch. Man musste schnell gehen. Im Stehen. Alle verkaufen etwas. Wir alle versuchen, etwas zu verkaufen. Entweder verkaufen wir Ware oder Können oder Kraft oder Zeit. Aber nicht jeder hat etwas zu verkaufen. Wie soll man dann leben? Also muss man, wenn man nichts zu verkaufen hat, weder Ware noch Können noch Kraft, nichts, muss man versuchen, aus nichts etwas zu machen, das man verkaufen kann. Und wenn man nichts zu verkaufen hat, bleiben nur die Dinge übrig, von denen man annimmt, es gäbe sie umsonst. Fundsachen, Hoffnungen, Lügen oder Gewalt. Die Frau mit den Locken träumt von einem Mann in einem dunklen Anzug mit dünnen, zurückgekämmten Haaren. Der Mann sieht ein bisschen aus wie ein Kellner, ein bisschen wie ein etwas müder Kellner oder wie ein Vertreter, der über Land fährt. Und er hat einen Sack dabei, einen blutigen Sack. Und in der Hand hält der Mann mit den dünnen Haaren ein Schwert. Oder eine sehr lange Säge. Er hat eine Säge. Guten Abend, sagt der Mann. Herzlich willkommen. Mein Name ist Perseus. Perseus ist natürlich nur ein Künstlername. Und mit dieser Säge habe ich gerade das Haupt der Medusa abgetrennt. Wer das Haupt der Medusa ansieht, versteinert. Ich werde jetzt für einen kurzen Moment, flüstert der Mann mit dem Sack in der Hand. Ich werde jetzt für einen kurzen Moment das Haupt der Medusa hervorholen. Wer jetzt die Augen nicht schließt, wird auf ewig zu Stein. Der Mann greift in den Sack und schließt die Augen. Stille. Dass niemand die Augen öffnet, sagt der Mann. Wenn nicht alle die Augen schließen. Alle schließen die Augen. Man hört eine Art Röcheln. Also man hört eine Art Röcheln. Das ist der Atem der Medusa. Bloß nicht die Augen öffnen. Und jetzt? Sagt der Mann, nachdem vielleicht 20 endlose Sekunden verstrichen sind. Jetzt werde ich den Kopf der Medusa zurück in den Sack stecken. Sie können die Augen wieder öffnen. Es ist vorbei. Sie träumt, wie der Mann ihren Kopf zurück in den Sack steckt. Ein grober, braungrauer Sack. Sie kann noch das Licht sehen, das durch die Öffnung des Sacks fällt. Aber dann schnürt der Mann den Sack zu. Wollen wir nicht mal was machen? Komm, wir machen mal was zusammen. Auch wenn es vorbei ist. Komm. Und dann fahren die beiden, der Mann und die Frau, die die Zukunft voraussehen kann, mit dem neuen Riesenrad. Und als sie oben sind, sagt sie zu ihm, schön, dass wir oben sind. Nur schade, dass das Ding sich dreht. Es fährt dich hoch, aber es fährt auch wieder runter. Und unten steigt man aus. Vielleicht könnte ich sie ja noch einmal küssen. Ein letztes Mal. Warum nicht? Vielleicht. Aber in dem Moment ist sie verschwunden. Weg. Und er denkt, sie ist gesprungen. Er denkt, sie hat sich umgebracht. Hier bin ich, sagt sie. Wieder da. Der Dicke trinkt und sagt, weißt du was? Genau solche Ballons habe ich früher mit dem LKW ausgeliefert. Genau die. Solche? Fragt der andere, der dünnere, der schwächere. Ja, genau die. 100 Stück pro Karton. Und weißt du, was dann passiert ist? Nein, sagt der Mann mit dem weißen Gesicht und der zweiten Zunge, die so aussieht, als ob er keine Luft bekommt. Dann ist mir das ganze Zeug vom LKW gerutscht. Draußen am Stadtrand. Ach. Ja, 400 Kisten. Die ganze Ladung rutschte mir von der Ladefläche. Dann habe ich angehalten, habe mir das angesehen. Diesen Haufen Kisten am Straßenrand. Und dann bin ich einfach weggegangen. Und jetzt kommen genau die Ballons, die ich da im Dreck liegen ließ, hier zur Tür rein. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, die bin ich für immer los. Was willst du bloß damit? Damit kommst du doch nicht mal bis... Hättest du doch bloß... So kann man doch nicht leben. Wieso kann man so nicht leben? Ich lebe doch so. So lebe ich doch. Wenn ich die Kisten nicht gefunden hätte, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Ich hätte es nicht mehr lange ausgehalten. Die Wohnung. Der Blick aus dem Fenster. Hättest du sie nie gefunden? Und dann lacht der Dicke. Und dann sagt er, zeig mal. Zeig mal, was du kannst. Das gibt's doch nicht. Da wäre doch bestimmt auch was für mich dabei. Oder für dich? Er meint die Frau. Wie wär's mit einem Hund? Oder einer Katze? Oder einem Käfer? Oder einem Frosch? Und dabei greift er der Frau in die Locken. Und gibt ihr einen Kuss. Sie hat so ein Gefühl, so eine Ahnung, dass etwas schief geht. Sie legt die Karten vor sich auf den Tisch und blickt dann auf. Vor ihr der Dicke, der will wissen, was er tun muss, damit ihn eine Frau liebt. Eine Frau mit vielen Locken. Sie sagt, ich sehe hier 400 Kisten und einen LKW am Straßenrand, einen Vietnamesen unten an der Brücke und einen Schnapsladen. Und eine Frau mit Locken. Sterne. Und einen Mann mit einer blauen Zunge. Der ist dein Untergang. Ich würde heute nicht rausgehen. Wieso, sagt Madame Oiseau, hast du die Kisten nicht wieder aufgeladen? Wieso bist du nicht wieder eingestiegen? Wieso bist du nicht weitergefahren? Wieso hast du das Auto am Rand der Landstraße einfach stehen lassen? Der Kleine tritt und schlägt und spuckt. Und der Dicke hält ihn sich vom Leib. So, mit ausgestrecktem Arm. Die ist nicht, wie du denkst. Die lässt sich manchmal sogar ganz gern anfassen, oder? Und dann trifft der Kleine, der Schwächere, der mit dem weißen Gesicht, den anderen. Er trifft die Nase. Das Geräusch. Das Geräusch im Kopf. Als das Nasenbein bricht. Krach. Der Schmerz. Und er schlägt zu. Fast blind vor Wut. Er sieht nur noch das Gesicht vor sich. Weiß mit zwei Zungen. Und dann geht viel zu Bruch. Das Tablett voll Bier, Tische fallen um, Gläser, Flaschen, ein Spiegel springt. Gebrüll. Und der Dicke schlägt meistens ins Leere und der Revolver fällt hinten aus dem Hosenbund. Das merkt der Dicke gar nicht. Er schlägt blind vor Wut und Schmerz und Blut in die Luft. Der mit dem weißen Gesicht weicht aus, ist schneller. Trifft den Dicken noch einmal und noch einmal. Fass ihn nicht an, habe ich gesagt. Und dabei kommt er dem Dicken zu nah. Und der Dicke trifft den Kleinen. Hier, erst auf die Nieren und dann hier, zwischen der Leber und dem Herz. Und der Kleine, der Schwächere, der Mann mit den zwei Zungen, hört ein Geräusch in seinem Körper. Etwas reißt in seinem Körper. Ihm bleibt die Luft weg. Und er stürzt nach hinten, auf den Rücken, sucht im Sturz nach Halt, reißt einen Tisch mit um, Scherben, Bier auf dem Fußboden, Blut und dazwischen er, der Kleinere, liegt auf dem Rücken. Und ihm ist gleichzeitig warm und kalt. Sein Blick sucht das Mädchen mit den Locken. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was machst du denn? Was machst du denn? Und dann? Hört er auf zu atmen. Es beugen sich Gesichter über ihn, Leute, die er nicht kennt, und die junge Frau mit den Locken. Du und ich, denkt er. Und der Dicke, der Kräftige, der Riese, der sie geküsst hatte, dem er die Nase gebrochen hat. Und jetzt begreift er, dass die Zeit vorbei ist, dass es nicht mehr weitergeht. Er reißt die Augen auf, da sind die Frau mit den Locken, der Dicke, der Kräftige, der Riese und seine Frau, Madame Oiseau. Ihm bleibt die Luft weg und er kann nicht mehr richtig sehen, Madame Oiseau, der Riese und die Frau. Mit den Locken. Fass sie nicht an, fass sie nicht an. In der Senke 400 Kartons und dann rauscht die Ladung vom Wagen. Die Augen bleiben offen, er will Luft holen, bekommt keine Luft. Keine Luft. Das Herz rast und bleibt fast stehen, die Augen bleiben offen. Alles nur noch eine Frage der Zeit. Schön, dass wir oben sind. Nur schade, dass das Ding sich dreht. Es fährt dich hoch, aber es fährt auch wieder runter und dann geht es nicht mehr weiter. Und jetzt begreift er, dass die Zeit vorbei ist. Ein Mann aus dem Norden, der brachte Regen mit. Und die Vorhersage hatte noch gesagt, es fällt heute kein Tropfen. Der erschoss den Besitzer eines Schnapsladens. Der Mann war groß, kräftig oder dick, ein Riese. Er verliebte sich in eine Frau mit vielen Locken, die ihn aber nicht liebte, sondern nur mit ihm schlief. Oder fickte, wie sie es nannte. Und eines Tages brach ihm ein Mann mit einer ins Gesicht geschminkten Zunge bei einer Schlägerei die Nase. Und dann traf der Kräftige, der Dicke, der Riese, den mit den zwei Zungen unglücklich. Hier und hier und hier. Und der Mann mit den zwei Zungen starb auf dem Fußboden der Kneipe. Und der Dicke stand dabei, wie versteinert, und konnte nicht weg. Es kam eine Frau aus dem Westen, die brachte Wind mit. Und heute rührt sich kein Lüftchen, hatte am selben Morgen das Radio prophezeit. Die Frau kam mit dem Überlandbus und hatte viele Locken. Die Frau stieg aus dem Bus und suchte sich eine Arbeit als Kellnerin. Und dann verliebten sich zwei Männer in sie. Einer davon kam ums Leben. Sie hatte Kopfschmerzen, immer. Die hörten einfach nicht auf, nichts zu machen. Da war nichts zu machen. Und dann fuhr sie ins Krankenhaus. Und niemand sah sie je wieder. Es kam eine Frau aus dem Osten, die brachte Schnee mit und Eis. Die kam mit dem Zug, aber der Zug konnte nicht weiter, weil so viel Schnee auf dem Gleis lag. Und die Frau stieg aus. Mal sehen, wann der nächste Zug fährt, dachte sie. Sie konnte die Zukunft vorhersehen, nur ihre eigene nicht. Und 20 Jahre später stand sie an demselben Bahngleis. Der Zug fuhr ein. Und als der Zug weiterfuhr, war der Bahnsteig leer. Die vier Himmelsrichtungen von Roland Schimmelpfennig. Es spielten der Mann Ulrich Nöten, die Frau Elisabeth Trissenar, der kräftige Mann Bernhard Schütz, die junge Frau Anja Schneider. Komposition und Percussion Michael Rappold. Cello Beate Richter. Dramaturgie Thomas Fritz. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Alexander Kühn. Hörspieleinrichtung und Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.